Im Kaufhaus hören Sie die folgende Werbung. Meine Damen und Herren, haben Sie schon unsere Kundenkarte, mit der Sie bei uns ohne Bargeld einkaufen können? Die Kundenkarte ist kostenlos. Ihre Einkäufe werden monatlich abgerechnet. Diese Woche haben wir ein zusätzliches Angebot für Sie. Wenn wir Sie noch diese Woche als neue Kundenkarteninhaber begrüßen dürfen, nehmen Sie an unserem Gewinnspiel um einen Gutschein im Wert von 200 Euro teil. Sie hören jetzt den Text noch einmal.